So, schönen guten Tag. Willkommen zu Folge 14. Leben eines internetaffinen Aushilfsjedis. Ja, internetaffin. Ich bin auf Jobsuche. Das ist ja schon Thema gewesen hier. Und da bin ich natürlich internetaffin, wie ich bin, auch in einigen Karrierenetzwerken im Internet zugegen mit einem Profil. Alles natürlich im kostenlos Bereich, sprich ich habe da keinen Pay-Account und sehe da irgendwie alles, wer da möglicherweise meinen Account klickt. Aber das ist ja eigentlich auch nicht unbedingt nötig, weil wenn ein Unternehmen tatsächlich Interesse hat, sprich mein Profil sieht und sagt, hey, der passt, dann gehe ich davon aus, dass die Headhunter eigentlich da dann auch aktiv sind. Dafür sind sie da, das sind Headhunter. Wenn ich wüsste, welcher Headhunter auf meinem Profil wäre, der kein Interesse an mir hatte, würde ich nicht davon ausgehen, dass wenn ich dem jetzt nochmal sage, hallo, ich würde gern bei euch anfangen, dass der dann sagen würde, ja, sie passen ja doch, weil sie haben sich gemeldet. Naja, auf alle Fälle, das als Vorgeschichte. Ich bekomme da natürlich von diesen Netzwerken auch E-Mails. Und da bekommt man natürlich die Frage, kennen Sie Frau so und so und Herrn so und so? Ja, kenne ich. Es gibt aber einen Grund, warum ich mit denen noch nicht dort Kontakt geknüpft habe. Sprich, wenn das unterschiedliche Leute wären, dann wäre das ja wenigstens überraschend. Aber es sind immer die gleichen Personen, die mir da als Kontakte vorgeschlagen werden. Wie gesagt, gute Gründe, mit diesen Menschen keinen Kontakt geknüpft zu haben auf solchen Karrierenetzwerken. Und dann gibt es natürlich noch die Spezialisten-E-Mail und da kommen wir zu dieser Vorgeschichte mit den Headhuntern. Man wird darauf hingewiesen, ein Recruiter war auf ihrem Profil. Oh mein Gott, ein Recruiter. Jemand, der quasi Leute sucht. Wenn dieser Mensch sich nicht meldet bei mir, dann gehe ich doch mal ganz stark davon aus, dass er nicht das gefunden hat, was er wollte. Also zumindest auf meinem Profil. Dementsprechend ein Recruiter war auf ihrem Profil und hat nicht gefunden, was er gesucht hat. Zumindest sollte man das annehmen, dass das die Message ist. Allerdings möchte mir damit das Unternehmen, das diese Plattform betreibt, vorschlagen. Ich könnte ja erfahren, wer dieser Recruiter wäre, wenn ich doch einen Paid-Account hätte. Sie fallen auf, ein Recruiter interessiert sich für Sie. Tut er eben nicht, sonst hätte er mich angeschrieben, sonst hätte er Kontakt zu mir aufgenommen. Das ist so ein bisschen wie wenn man samstagabends in einem Club auflegt und am Ende des Abends kommt dann der Barkeeper zu einem und sagt, hey, da war vorhin ein Mädel an der Bar, die hat 3 Sekunden zu dir hingeguckt. Okay, cool. Und jetzt? Ich weiß weder, wie sie heißt, noch weiß ich, was sie wollte, noch hat das sonst irgendetwas damit zu tun, denn sie kam nicht zum DJ-Pult, hat nicht mit dem Barkeeper Kontakt aufgenommen, sondern hat einfach nur hingeguckt. Okay, cool. Da war dann also jemand 3 Sekunden lang interessiert, hat nicht gefunden, was sie wollte, wird keinen Kontakt aufgenommen haben, dementsprechend what the fuck? Also was möchte mir diese E-Mail sagen? Ja, ich solle dort einen Account buchen, aber doch nicht so. Doch nicht mit der Information. Das lohnt doch nicht. Also es gibt keinen Grund, warum ich jetzt aufgrund eines Recruiters dort quasi aktiv werden sollte. Anders wäre es natürlich, wenn quasi da ständig irgendwelche Arbeitgeber kommen würden und quasi nur auf sich aufmerksam machen wollen würden. Tun sie aber nicht. Sie haben ja Headhunter. Das heißt, sie setzen Leute ein, die aktiv suchen. Nicht lauter Leute klicken, die sich dann bei denen melden. Sollte das übrigens die Geschäftspolitik von diesen Unternehmen sein, die Headhunter einstellen, dass die nur klicken, dann wäre es doch nett, mir das mal mitzuteilen. Das wäre nämlich durchaus mal ein Interviewgespräch mit so einem Headhunter. Sprich, ich würde gerne mal jemanden interviewen, der einfach nur beruflich Profile klickt. Das wäre interessant mal zu sehen und mit so jemandem zu sprechen. So, Herr Müller, Sie klicken also 20.000 Profile in Karrierenetzwerken. Wie fühlen Sie sich dabei? Was gibt diese Arbeit Ihnen einen tieferen Sinn? Ja, ich werde schon wieder sarkastisch. Na gut, so viel für heute. Zukünftig ist dieser Podcast wohl auch über iTunes zu abonnieren. Dementsprechend mal gucken, wann iTunes das Ding freigibt. Das heißt, die Reichweite ist jetzt dann doch ein bisschen größer möglicherweise. Zumindest die potenzielle. Naja. Ansonsten, wenn es euch juckt in den Fingern, klickt dieses Ding, liked es, wo immer ihr könnt, verteilt es. Sagt es natürlich wie immer eure Oma, denn ihr wisst, Renten haben die besten Netzwerke. In diesem Sinne, tschüss.